1. Wenn du durst in des Herrn, deines Gottes, gewissenhaft gehorchten darauf actest, als sein Gebot am zu setzen, word dich hoch über all anderen Volke der Erde erheben. 2. Samtlich Segnungen werden über dich kommen und dich begleiten, vorausgesetzt, dass du durst im des Herrn, deines Gottes, aufmerksam folgst. 3. Du wirst sowohl innerhalb der Stadt Mauern als auch draußen auf den Felden mit Siegen erfüllt sein. 4. Gesegnet werden dein Nachkommen sein, ebenso wie der Ertrag deines Bodens und der Nachwuchs deines Vieh, einschließlich deiner Rinder und Schaf. 5. Dein Voratskorb und dein Backtrog werden stets reichlich gefüllt sein. 6. Siegen wird dich begleiten, wenn du dein Taglichen aufgeben beginnst, und wird bei dir sein, wenn du sie bindest. 7. Der Herr wird dafür sorgen, dass dein Feinde, die dich angreifen, vor deinen Augen besiegt werden, sie rücken auf einem Weg gegen dichen, fliehen jedoch in sieben Richtungen. 8. Der Herr wird den Siegen über dein Voratshauser und über all dein Unternehmungen aussprechen und dich in dem Land begünstigen, das dir schenkt. 9. Der Herr wird dich als einem Heiligsvolk bestätigen, wie aus dir geschworen hat, sofern du sein Gebot bewahrst und seinen Wegen folgst. 10. All Volke der Erde werden erkennen, dass du den Namen des Herrn tragst, und sie werden ein tief erfurcht vor dir empfinden. 11. Der Herr wird dir übermassigen Wohlstand schenken, sie durch zahlreich Kinder, den Zuwachs deines Vieh oder die Ertrag deines Lands, das deinen Vorfahren versprochen hat. 12. Der Herr wird seinen Reichen Schatz, den Himmel, offnen deinem Land zu rechten Zeit Regen zu schenken und all dein Arbeit zu segnen, so dass du weilen Volken lehen kannst, one selbst Kredit zu benotigen. 13. Der Herr wird dich und die Spitze setzen und nicht ans End, du wirst beständig aufsteigen und niemals absteigen, wenn du den Geboten des Herrn gehorchst, die ICHDIR Hüt Verkunde. 14. Du darfst von keinem der Wort, die ICHDIR Hüt Befehl, nach rechts oder links abweichen, anderen Gotten nach zu folgen oder ihnen zu dienen. 15. Solltest du jedoch durst im des Herrn nicht gehorchen und sein Gebot und Satzungen missachten, werden alfolgenden Fluch über dich kommen und dich einholen. 16. Du wirst in der Stadt unter einem Fluch stehen und ebenso auf dem freien Feld. 17. Dein Korb und dein Backtrog werden verflucht sein. 18. Verflucht werden dein Nachkommen sein, ebenso wie die Ertrag deines Bodens und der Nachwuchs deiner Rinder und Schaf. 19. Ein Fluch wird auf dir lasten, wenn du kommst, und ebenso, wenn du gehst. 20. Der Herr wird unheil, verwirring und misserfolg über all dein Vorhaben senden, bis du aufgrund deiner Bosen Taten und deines Abfalls von ihm schnell vernichtet wirst. 21. Der Herr wird dich mit der Pest schlagen, bis dich aus dem Land getilt hat, in das du nun einziehst, es in Besitz zu nehmen. 22. A word dich mit Aussehung, Fieber, Entzündungen und extreme Hitze soe mit der und get ride Krankheiten heimsuchen, bis du vollständig zu grund gegangen bist. 23. Der Himmel über deinem Kopf wird so hart wie Bronzein und der Boden unter dir so fest wie Eisen. 24. Anstelle von Regen wird der Herr Staub und Sand auf dein Land herabregnen lassen, bis du vernichtet bist. 25. Der Herr wird zulassen, dass du vor deinen Feinden besiegt wirst, du wirst auf einem Weg gegen sie aussehen, aber in sieben Richtungen vor ihnen fliehen und zum Schrecken für all Reiche der Welt werden. 26. Dein Leichnam werden den Vogeln des Himmels und den Wilden Tieren als Nahrung dienen und niemand wird die sein, sie zu verschüchen. 27. Der Herr wird dich mit den geschworen Ägyptens, mit Bühlen, Kratzer und Unheilbrum Ausschlag schlagen. 28. Der Herr wird dich mit Wahnsinn, Blindheit und geistiger Verwirrung strafen. 29. Du wirst am helllichten Tag am Hertappen wie ein Blinder in der Dunkelheit, den Weg werden nicht zum Ziel führen, und du wirst standig unter Drachten beraubt werden, one douse. Dir jemand hilft. 30. Du wirst dich mit einer Frau verloben, doch ein anderer wird mit schlafen, du wirst ein Haus bohren, aber nicht darin wohnen, und einen Weinberg pflanzen, one sein Fruchte zu genießen. 31. Dein Oxy Word vor deinen Augen geschlachtet, wann das du devon ist, dein Esel Word dir gewaltsam weggenommen und nicht zurück gegeben, und dein Schaf werden deinen Feinden überlassen. 32. Dein Sonnentochter werden einem fremden Volk ausgeliefert, du wirst zu sehen und dich vor Sensuch nach ihnen versehren, aber du wirst machtlos sein. 33. Ein Volk, das du nicht kennst, wird den Ertrag deines Bodens und all dein Museum arbeit versehren, du wirst Zeitleisner unterdrucken und Misshandling erfahren. 34. Der Anblick der Katastrophen, die du mit eigenen Augen sehen musst, wird dich in den Wahnsinn treiben. 35. Der Herr wird dich in Nien und Schenkeln mit bösartigen, unheilbaren Geschwüren schlagen, die sich von der Fussel bis zum Scheitel ausbreiten. 36. Der Herr wird dich in den König, den du über dich gesetztest, zu einer Nation führen, die weder du noch dein Vorfahren kannten, dort wirst du Gottsen aus Holzen Stein dienen. 37. Du wirst am Gegenstand des Entsetzens, des Spots und des Hohns unter all den Wolken werden, zu denen der Herr dich treibt. 38. Obwohl du viel Sartgut auf das Feld bringst, wirst du nur weniger unten, da die Huschrecken als Kalfressen werden. 39. Du wirst Weinberg anlegen und pflegen, aber du wirst weder Wein trinken noch Trauben sammeln, weil Rummer die Pflanzen vernichten. 40. Du wirst zwar Olbaum in deinem gesamten Gebiet haben, dich aber nicht mit all selben können, da die Oliven vorzeitig abfallen. 41. Du wirst keines Jugend, aber sie werden nicht bei dir bleiben, da sie in die Gefangenschaft abgeführt werden. 42. Insekten werden all dein Baum und die Ertrage deines Bodens in Besitz nehmen. 43. Der Fremde, der bei dir lebt, wird immer mächtiger werden, warin du immer tiefer sinkst. 44. Er wird dir Kredit geben, aber du wirst ihm nichts leihen können, er wird die Führung übernehmen, warin du am Ende stehst. 45. All dies Fluch werden dich verfolgen und einholen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und sein Gebot missachtetest. 46. Dies Erenis werden als dauerhaftes Zeichen und Wunderen dir und deinen Nachkommen hafen bleiben. 47. Weil du dem Herrn, deinem Gott, trotz des Überflusses und allem nicht mit Freude und Aufrichtigem hasen gedientest. 48. Wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich sendet, unter Hunger, Durst und extremem Mangel dienen, er wird dir ein Eisens Jock aufliegen, bis dich vernichtet hat. 49. Der Herr wird aus der Fern, vom Ende oder, ein Volk gegen dich herberufen, das wie ein Adler Herbsturst und dessen sprichst du nicht verstehst. 50. Es wird ein Volk mit hartem Auftreten sein, das weder Rücksicht auf alt nimmt noch erbarmen mit Kindern seit. 51. Sie werden den Nachwuchs deines Vies und die Ertrage deines Bodens versehren, bis du ruiniert bist, und dir weder getreid, wein noch all lassen. 52. Sie werden dich in all deinen Städten belagen, bis den hohen und befestigten Mauern, auf die du vertraust, im ganzen Land eingestürzt sind. 53. In der Extremen not der Belagerung wirst du die Frucht deines eigenen Leids essen, das Fleisch deiner Sonnentochter, die der Herr dir gab. 54. Selbst der gutigste und im feinsamste Mann unter euch wird seinem Bruder, seiner geliebten Frau und seinen überliebenden Kindern gegenüber missgunstig werden. 55. A word keenem von ihnen etwas vom Fleisch seiner Kinder abgeben, das verset, weil ihm in der Schrecklichen not der Belagerung nichts anders übrig geblieben ist. 56. Die Sartesten vornehmste Frau, die kaum den Boden mit ihren Fassen berührt hat, wird ihrem Ehemann und ihren eigenen Kindern gegenüber mitleidlos werden. 57. Sie wird ihnen sogar die Nachgeburt und die Neugeborenen in Verenthalten, sie heimlich selbst zu essen, da sie aufgrund der Belagerung unter extremem Hunger leidet. 58. Wenn du nicht sorgfältigel wird dieses Gesetzes befolgst, die in diesem Buch geschrieben stehen, und den herrlichen und furchtgebietenden Namen des Herrn nicht est. 59. Dann wird der Herr dich und dein Nachkommen mit außergewöhnlichen, langanhaltenden Plagen und schweren Krankheiten strafen. 60. A word als suchen Ägyptens, wo denen du dich einst furchtetest, über dich bringen, so dass sien dir hafen bleiben. 61. Zudem war der Herr jede Krankheit und jede Plage, die nicht einmal in diesem Gesetzbuch erwähnt wird, über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. 62. Obwohl ein so zahlreich wie die Stern im Himmel wart, werdet nur als kleine Rest übrig bleiben, weil der Stimme des Herrn nicht gehorcht hat. 63. So wie es dem Herrn Freud bereitet, Juk gut zu tun und juk zu vermehren, so word a nun darin gefallen finden, juk zu vernichten und ausdem Land zu vertrieben. 64. Der Herr wird dich unter el Volke von einem en der oder bis zum anderen zerstreuen, dort wirst du fremden Gotten aus Holz und Stein dienen. 65. Unter diesen Nationen wirst du kein Ruhe finden, und der Herr wird dir ein verzweifeltes Herz, erlöschend Augen und ein Matziel geben. 66. Dein Leben wird standig in Gefahr sein, du wirst Tag und Nacht in Angst leben und niemals deines Lebens sicher sein. 67. Am Morgen wirst du dir den Abend herbeiwünschen und am Abend den Morgen, so groß wird die Furcht in deinem Herzen und der Schrecken vor deinen Augen sein. 68. Der Herr wird dich aufschiffen nach Ägypten zurückbringen, obwohl ich sagt, dass du diesen Weg nie wieder sehen wirdest, dort wordet overgeblich versuchen, ukuren fein den als Sklaven zu verkaufen. 69. Die sin die wert des Buns, den der Herr Mose befahl, imit den Israeliten im Land Moab zu schließen, zu satzlich zu dem Bund, den am Horeb imit ihnen eingegangen war.